Bayern 2 Nachtgespräche. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Brigitte Lemmle, Diplompsychologin und Familientherapeutin. Wenn Sie mit mir sprechen möchten, erreichen Sie mich unter der Telefonnummer 089 51 8 51. 089 51 8 51. Ich freue mich auf unsere erste Anruferin. Sie waren ja in der Warteschleife letzten Sonntag. Richtig. Dafür sind Sie heute gleich als Erste dran. Das freut mich sehr, Frau Lemmle. Guten Abend. Guten Abend. Und ich melde mich als ein Zwillingsteil. Ich war der Erste, der auf die Welt kam. Und wir sind nun schon so alt, dass es endlich Zeit wird, dass wir diese fürchterlichen Streitereien und die langen Schweigemonate oder ein Jahr endlich beseitigen. Können Sie sich vorstellen, dass eineiige Zwillinge sich so verhalten wie Romulus und Remus oder wie Kain und Abel? Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich halte mich jetzt erstmal bedeckt. Sie halten sich bedeckt. Also, ich hatte Folgendes vor 2 Jahren. In der Schreibwerkstatt ging es um das Thema Geburt, wie wir auf die Welt kommen, wir Menschen. Da hatte ich am 12. Oktober 2006 Folgendes geschrieben. Oberharz unweit des Brockens, Walpurgisnacht, Herr Urian und seine Hexen. Eine Geburt ist nicht immer etwas Einmaliges. Wir waren nicht gewollt. Oh nein, ein Unglück kommt selten allein. Eineiige Zwillinge bei Blitz und Donner an einem heißen Junitag. Und dieses Gefühl der Zweiheit bleibt bis zum heutigen Tag. In schrecklichen Streitereien fliegen die Worte wie Pfeile. Du bist meine Nachgeburt, Antwort von meinem Zwilling. Und du bist nicht einmalig. Und ständig das Spiegelbild vor Augen und die eigenen Bewegungen am anderen zu sehen und nach jedem Streit die große Trauer und Angst um den anderen Zwilling und sich selbst. Wie viele Jahre pflegen Sie diese? Das ist ja eine feine Kultur, die Sie da eigentlich vorstellen. Seit der Geburt. Wie viele Jahre? 74. Also was sich so in Prosaform darstellt, sich in Bildhaftigkeit darstellt, gibt es ja eine feinziselierte Kultur einer feinst abgestimmten, wie nennen wir das, partielle Feindseligkeit, Rivalität, man kann es auch Liebe nennen. Ja. Wie wollen wir diese feinziselierte Kultur nennen? Dem anderen Verletzungen zufügen, die man vielleicht selbst erlebt hat, nicht vom Zwilling, sondern generell, weil wir wirklich nicht gewollt waren. Und es war die Kindheit keine gute Zeit, nicht für meine Mutter, die hat alles Mögliche getan. Es waren aber noch 2 Geschwister da, älter, eine 5 Jahre älter, die andere 9 Jahre älter als wir. Haben Sie jemals in Ihrem Leben einen anderen Menschen wie Ihre Zwillingsschwester so fein ziseliert gezeichnet, wie jetzt in diesem kurzen Prosastück, was Sie uns vorgelesen haben? Nein. Nein. Keinen Mann, kein Kind? Keinen Mann, nein. Also ja, mein Sohn vielleicht. Weil ich in meinem So- und Dasein auch über diese Schrecknisse nicht hinwegkam und ich ihn, das weiß ich jetzt nicht, ich will jetzt aber nicht von meinem Sohn sprechen, mit dem ich eine sehr, sehr gute Beziehung hatte, bis dass er dann geheiratet hat. Dann natürlich geht dann der Sohn mit der Frau und etc. Das ist dann sozusagen die Abnabelung per se und es bleibt eine gute Stimmung zurück. Waren bei mir aber auch Brüche in dem Ganzen, weil ich mich scheiden ließ. Und das war keine einfache Zeit, weil ich dann ein ganz neues Leben angefangen habe. Angenommen, also ich vermute, dass mir nicht wirklich was total Durchschlagendes einfallen wird, weil sie eine, ich bin nochmal bei diesem Wort fein ziseliert, so wie sie diese Prosa dargestellt haben, stellt sich die Beziehung zu ihrer Zwillingsschwester wie ein, also würde ich das jetzt sagen, mal auf Goldschmiedekunst oder auf irgendeine Kunst übertragen, ist das ja ein über 74 Jahre entstandenes, ich will sie mit diesem Begriff Kunstwerk nicht kränken, aber mir fällt im Moment nichts Besseres ein. Das ist ein guter Begriff dafür, Kunstfertigkeit, ja. Es ist unfassbar, wie Sie das darstellen. Und angenommen, und ich wäre ja fast ein Kulturbanause, ich würde jetzt sozusagen als neuer Kulturminister dazukommen und sagen, das ist jetzt seit 74 Jahren da, das ist Schrott, das tun wir jetzt auf den Dachboden. Ja, und dann sagen plötzlich meine ganzen, die im Museum sind, ja, was tun wir denn stattdessen hin? Ja, man bekommt eine Antwort, die habe ich jetzt, also das war auch wieder, da ging es wieder ganz gut und dann bekam ich in diesem Jahr eine Karte zum Geburtstag, eine hässliche Chinesenkarte mit Schriftzeichen, chinesischen Schriftzeichen in einem grellen Gelb. Und da schrieb sie mir, lieber Zwilling, sollten wir uns der chinesischen Weisheiten bedienen. Keine Familienbande. Ich wünsche uns für den Rest des Lebens eine Basis, wo keiner irgendetwas in den falschen Hals kriegt und dabei fast erstickt. Ich frage Sie, ich bin ja im Moment Ihr Ansprechpartner, angenommen, wir würden dieses Feinstkunstwerk mit allen Ecken und Kanten, es ist ein Kunstwerk, auf den Dachboden schleppen, weil ich der neue Museumsdirektor bin. Ja. Was würden Sie als Neues in den kahlen Raum reinstellen? Weil er wäre kahl, das Kunstwerk ist weg, es ist auf dem Dachboden. Was stellen wir stattdessen hin? Zwei große, schöne Katzen. Zwei schöne, große Katzen. Naja. Das müssen wir jetzt erst mal werden. Wie sind Sie denn, Frau Kätzchen, dann? Wir müssen ja das neue Werk ja erst mal installieren. Wie sind denn Sie als Katze? Fangen wir mit Ihnen doch an. Wie ich als Katze bin? Naja, wir müssen doch das Kunstwerk ziselieren. Ja, natürlich. Wir müssen ja was Anständiges hinstellen, weil das wirklich richtig Anständige haben wir jetzt auf dem Dachboden. Eine, die auf die andere Katze schaut, nach oben guckt. Weil die andere Katze ein Stückchen größer ist und rabenschwarz. Also Sie sind diejenige, die nach oben guckt? Ja. Aha. Nun brauchen ja Katzen zum Ausgetragenwerden 6 Wochen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir dieses so schnell da installieren können, weil das ist ja letztendlich ein Herbstwurf, also schnell gezeugt, schnell auf die Welt geworfen. Überlegen Sie sich mal, was 74 Jahre dagegen stehen. Das ist eine gute Frage. Ja, es ist nicht einfach. Was stellen wir dagegen? Gegen dieses, also dann ist die Idee mit den Katzen gar nicht so gut. Nee, ziemlich doof. Was stimmt? Ja, aber Sie müssen sich mich vorstellen, wie ich hier sitze und ratlos bin, weil es meine Frage noch nie gestellt wurde. Ich sehe jetzt dauernd den Dachboden vor mir und denke mir, der ist kahl. Ja gut, aber Mäuse gibt es da oben sicherlich. Ein Dachfenster, wo man rausgucken kann und so weiter und so fort. Da möchte ich aber nicht auf dem Dachboden bleiben. Da gehe ich lieber ein Stockwerk tiefer. Das scheint mir eine sehr gute Idee zu sein. Und dann, ja, das stelle ich mir jetzt vor. Und ich würde wahrscheinlich alle Treppen runterlaufen und erstmal vor die Haustür schauen. Und wenn wir das Ganze als Kunstwerk sehen, gibt es ja zwei, die an diesem Kunstwerk gebastelt haben, dann würde ich vielleicht eine einzige, und dann könnte es eigentlich auch wieder in die Museumsstube reingeholt werden. Ich glaube, es brauchte noch in diesem Ausgefeilten, müssen wir entweder nochmal, wenn wir wirklich Goldschmied sind, einen bestimmten, da muss noch ein Stein rein. Und dieser Stein bedeutet, ich würdige oder wir würdigen uns gegeneinander. Für 74 Jahre tiefste, intimste Kenntnisnahme von uns beiden. Das heißt, ich würde in dieses unfassbare Kunstwerk, was Sie dargestellt haben, es war eine Wahnsinnsprosa, die Sie vorgetragen haben, würde ich noch einen Smaragd reinweben oder etwas, was Ihre... Oh ja, Smaragd ist gut. Ich würde da einen Smaragd reinweben. Ja, ja. Und dieser Smaragd steht für eine tiefe Dankbarkeit, dass du mir immer ein ebenbürtiger Gegner gewesen bist, eine tiefe Dankbarkeit für den Respekt vor dem ebenbürtigen Gegner, eine tiefe Dankbarkeit für diese unermessliche Nähe, die dadurch entstehen konnte und die ihr auch geliebt habt. Ich glaube, an eurem Kunstwerk fehlt nur mehr der Smaragdstein. Das ist ein schönes Bild. Das ist sogar ein wunderschönes Bild. Und dass wir jetzt über Kunstwerke sprechen, weil sie fantastische Kunstwerke macht, meine Zwillingsschwester. Das tut sie. Und darum sehe ich immer diese Katzen vor mir. Ja. Und sie weiß gar nicht, wie sehr ich alles, was sie tut, schätze. Ganz genau. Das weiß sie überhaupt nicht. Das glaubt sie mir immer nicht. Jetzt sind wir wieder bei Ihnen. Sie haben ja bereits das Kunstwerk vom Dachboden runtergeholt und haben schon die Zwischenetage geschleppt. Die Zwischenetage ist der Restaurationsbetrieb. Und in diesem Restaurationsbetrieb sind Sie als die Künstlerin, die ihrerseits an diesem Kunstwerk bastelt. Und Sie sind diejenige, die imstande sein könnten, diesen Smaragd einzuweben. Ah ja. Und wenn der eingewoben ist, dann ist der Museumssaal wieder bereit für dieses Ausstellungsstück. Ein hochkomplexes, wunderbar hochkultiviertes, feinstes Kunstwerk mit der tiefen Symbolkraft eines gegenseitigen Dankes. Den Respekt vor einer ebenbürtigen Gegnerin, der tiefen Nähe vor einer gleichgestellten Frau, die, wie Sie sich fast eigentlich nicht mehr vorstellen, in einer anderen Form vorstellen lässt. Ja, das hört sich sehr gut an. Und damit kann ich sehr viel anfangen. Also da fehlt mir auch nicht viel Fantasie, wie ich das bewerkstellige. Aber warum haben wir uns immer so sehr verstrickt in... Ich möchte gerne in dieser Bildhaftigkeit bleiben, weil ich zutiefst überzeugt bin, dass Sie beide eine Möglichkeit gefunden haben, eine Art von Nähe herzustellen. Sicherlich gehört es unseren Wunschvorstellungen, dass wir uns in Liebe finden. Sicher gehört es zu unseren Wunschvorstellungen, dass wir im Gleichklang leben können. Und ich kenne aber unendlich viele Beziehungen, die auf beidem aufgebaut sind. Anziehung und Abstoßung. Und das, was Sie schildern, Anziehung und Abstoßung, stellt einen, wenn man so will, eine Energie da, die die tiefste, fast symbiotische Verbindung, eine symbiotische Verbindung herstellt. Ich glaube, das scheinbar Neue für Sie ist, dieses zu akzeptieren im Sinne von, ich respektiere dich auch für das, was du mir in Feindschaft schenkst. Ja, das stimmt sogar. Das stimmt sogar. Dann belassen wir es. Weil ich dann wieder da bin, weil ich dann wieder... Genau. Sie holt sie wieder runter. Ja. Sie holt sie wieder auf den Boden. Wir möchten beide nicht, dass das wieder passiert, dass wir... Und vielleicht werden sie es irgendwann wieder brauchen. Ja. Ja, das ist dann... Dann wissen Sie beide, dass es der richtige Zeitpunkt ist. Und Sie beide wissen dann aber auch, dass Ihr Kunstwerk mit einem Smaragd angereichert ist. Also ich bin jetzt sehr, sehr zufrieden. Ich bin jetzt sehr froh. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, Frau Lemle. Und wünsche Ihnen alles, alles Gute. Danke Ihnen auch. Ich wünsche Ihnen auch einen guten Abend. Danke. Einen ganz guten Abend. Danke. Tschüss. Tschüss. 089 51 8 08951 und ich begrüße unsere nächste Anruferin. Guten Abend. Ja, hallo, guten Abend, Frau Lemmle. Ja, ich rufe Sie an wegen eines Problems, das ich generell in Partnerschaften habe. Und zwar, dass ich immer wieder ins selbe Beziehungsmodell hineinrutsche. Und das kann kein Zufall sein. Und das sehe ich auch fairerweise so, dass das nicht immer nur mit falsch ausgesuchten Partnern zusammenhängen kann, sondern mit mir wahrscheinlich selber. Also das Beziehungsmodell, in das ich reinrutsche, ist eigentlich immer das, ja, das heißt, wir sehen uns ab und zu, wir wohnen in getrennten Wohnungen und eigentlich lebt jeder sein Leben. Das sind langjährige Beziehungen, ist also nicht irgendwie was Kurzes, aber es gibt keine Entwicklung in Richtung Zusammenwohnen oder Heirat oder Familie. Ja, also, und das bleibt dann so. Mhm. Ja. Wie alt sind Sie? 39. Wann ist die letzte Beziehung in die Brüche gegangen oder schleppt sich jetzt gerade wieder eine? Ja, es schleppt sich auch wieder eine. Ach, es schleppt sich gerade wieder eine. Aber ich denke mal, es hat nichts mit der Person konkret zu tun, sondern es ist so, wie ich es schon kenne. Also ich bin da in einem vertrauten Muster drinnen und ich selber bin auch ganz schön, finde ich, aktiv dabei, das immer in diese Richtung mitzutreiben. Und ich habe mir jetzt auch schon in letzter Zeit öfter gedacht, ja, dann ist das eben dein Beziehungsmodell. Das ist okay so, weil es gibt ja, jeder kann sein Modell haben und was hat das denn sei dann für zufrieden damit. Also es gibt ja immer so ein, ich fange ja immer so einen Eröffnungsschachzug damit an, dass ich sage, keiner von uns tut etwas über Jahre, wovon er nicht auch Vorteile hat. Ja, richtig. Ja, die sehe ich auch. Welche Vorteile haben Sie bei dieser vor sich hinschleppenden Beziehung? Also es ist im Prinzip das Modell, womit ich am besten auskomme. Also ich habe den Vorteil, dass ich zwar eigentlich einen Partner im Hintergrund habe, dass ich aber ansonsten wahrscheinlich mich um mein eigenes Leben kümmern kann, dass ich mich... Was machen Sie denn dann so? Es hat ja 24 Stunden der Tag. Was machen Sie denn dann so den ganzen Tag? Ja, ziemlich viel beruflich oder ziemlich viel Arbeit. Ja, eigentlich sehr viel Arbeit, aber ich habe auch meine Freiheiten, an indem ich auch so mal weggehen kann. Aber das hat man natürlich in einer anderen Beziehung auch, wenn man dann zusammen wohnt oder so. Sind aber es Sie ist stark nicht festlegen müssen oder nicht, oder einfach die Angst, glaube ich, vor einem Zusammenwohnen. Vor ist einem Ihr Alltag stark durchstrukturiert? Ja, schon, ja. Mhm. Stark ist ja relativ, ich hau noch einen drauf, sehr stark durchstrukturiert? Also, ja, wenn ich jetzt wüsste, was Sie genau mit durchstrukturiert meinen. Also ich mache mir schon sehr, sehr, sehr stark meistens Listen, mit denen ich dann durch meinen Tag die Arbeit irgendwie abarbeite oder so. Da habe auch dann meine bestimmten Pläne. Es hat dann beruflich, privat, also da steht immer eine Menge drauf, wo ich dann auch denke, mit jemandem zusammenzuleben oder so. Das würde alles... Also es gibt so sogar reale Listen. Das sind ja, nicht ja, reale Listen. Oh, wow, das klingt schon nach stark durchstrukturiert. Okay, ja. Also das ist nicht die vorgenommen, ich muss heute noch von 1 bis 10 und nach 5 vergesse ich es, Gott sei Dank, sondern das ist wirklich richtig listenmäßig. Ja, schon. Aber meist komme ich auch bei 10 nicht an. Das ist dann nur, weil doch das Leben immer noch anderes reinbringt im Alltag. Listen heißt auf Psychodeutsch starke Kontrolle. Ja. Kontrolle dürfte Ihnen ein Wort sein, was Ihnen vertraut ist. Ja, nur jetzt auf Partnerschaft bezogen nicht so. Also gut, damit, ja gut, man könnte sagen, damit halte ich die Partnerschaft unter Kontrolle, dass sie mir nicht zu nah und nicht zu fern kommt. So ist es. Okay. Ja, das denke ich auch. Das ist mein Vorteil. Das Problem ist nur, ich bin damit auch immer wieder dann unzufrieden, weil ich könnte ja eigentlich zufrieden sein damit. Das ist okay, wenn es für mich das Modell ist. Aber dann bin ich immer wieder unzufrieden und fange selber an, in der Partnerschaft zu nörgeln. Gibt es für Sie eine Zeit im Jahr oder eine Zeit im Monat oder eine Zeit am Tag, wo Sie die Listen wirklich zerreißen können und im Klo abspülen? Die nicht bearbeiteten oder die bearbeiteten? Ach, so überhaupt so. Also, dass sie sozusagen im Raum stehen und dann vergessen haben, dass es Listen im Leben gibt. So einen Moment meine ich. Sie stehen im Raum und haben komplett vergessen, dass es Listen gibt. Gibt es so einen Moment in Ihrem Leben, in Ihrem Alltag, einmal im Jahr, zu bestimmten Zeiten? Ja, zu entweder Urlaubszeiten oder wenn ich wirklich mit Leuten was mache, wo ich ganz weg bin, oder auch, wenn ich tatsächlich einen Sonntag oder so bei dem Partner verbracht habe, der mich dann eigentlich so ganz rausholt aus meiner eigenen Welt. Dann also bin das ich mal heißt, kurz, habe ich vergessen, was die Listen waren. Aha. Also das heißt, nach einem Date mit ihrer schleppenden Beziehung, nach einem Date gibt es einen Moment, wo sie in ihrer Wohnung stehen und vergessen haben, dass es Listen gibt. Ja, dabei und kurz danach. Ja. Ah ja. Okay, ja. Aha. Könnten Sie sich einen Moment vorstellen, wo nicht ein anderer Sie abwerben muss von Ihren Listen, sondern könnten Sie sich einen Moment vorstellen, wo Sie es selber schaffen, so zu tun, als ob das Thema Listen noch nie in Ihrem Leben einen Platz hatte? Das ist schwer, die Frage. Das habe ich noch nicht. Wüsste ich jetzt im Moment nicht. Also es müsste etwas sein, was mich wirklich ein, zwei Tage lang ablenkt. Wenn ich nur mal eine Stunde weggehe oder so oder ein paar Stunden irgendwo anders bin, dann in dem Moment schon, wenn ich woanders bin. Aber nicht, wenn ich dann so, dann weiß ich schon, was noch wieder zu tun ist. Danach. Also das heißt, mit ihren inneren Stimmen, mit dem, wie Sie sich unterhalten, mit Ihren inneren Monologen, sind Sie immer ganz dicht bei diesen Listen. Ja. Aha. Gab es in den letzten Jahren eine kurze Zeit, wo diese inneren Stimmen, die immer wieder nach einer Liste kreischen, dass die total verstummt waren? Nein. Gab es nie? Nein, total verstummt nicht. Also die sind bestimmt schon mit 17, 18 aufgekommen, also bestimmt in der Schulzeit schon und dann auch eigentlich nicht mehr verstummt. Jedenfalls nicht für eine ganze Epoche. Das heißt, die Listen kamen ungefähr, als Sie 17 waren, dazu? Ja, ich würde mal so sagen, so, ja. Wie war das, als Sie 14 waren, 15? Wo waren da die inneren Stimmen? Wo waren die inneren Stimmen, als Sie 3 waren? Als Sie 6 waren? Als Sie 9 waren? Als Sie 12 waren? Ja, das ist eine gute Frage da. Und wieso kamen Sie ausgerechnet dazu, als Sie 17 waren? Ich würde sagen, einfach das war so mit Vorabi-Stress oder einfach irgendwie dann also mit den Aufgaben der Schule, die da, wofür man noch was lernen musste. So. Vielleicht. Ich glaube, das. Vielleicht kam aber auch was anderes dazu. Ich weiß es nicht genau. Eigentlich ab 14, 15 habe ich es mehr in der Schule gegriffen, also wusste ich mehr, wie ich was lernen sollte und das ist dann daraus, glaube ich, resultiert. Also gab es irgendwas anderes? Gab es irgendwas in der Familie, was sich da verändert hat? Gab es eine erste Liebe, die den Bach runtergegangen ist? Gab es einen Auslöser, dass die Listen eingeladen wurden? Gab es sowas wie, ich bin zu dick und ich muss gucken, dass ich eine zuckerfreie, weiß der Kuckuck was, Ananaspilz- und Fußpilzdiät lebe? Oder weiß ich ja nicht mehr, was da so angeboten wird. Gab es da irgendwas? Nein, also nichts, was irgendwie so mit Kontrolle zu tun hat, gar nicht. Überhaupt nicht. Das Einzige, dass ich auch da, dass sozusagen die ersten Lieben, die auch eigentlich nur so illusorisch waren oder so, dass ich die aber sehr, sehr stark festgehalten habe, jeden Blick, jedes, was ich da irgendwo vielleicht in der Schule erhaschen konnte und habe es aufgeschrieben im Tagebuch da, und damit war ich eigentlich beschäftigt. Also ich habe ganz viel in dieser Traumfantasiewelt gelebt von diesen Leuten, in die ich dann damals verliebt war. Also ich laufe jetzt im Moment auf zwei, bei mir laufen so zwei Gedankenfäden nebeneinander. Ich würde Sie sehr einladen, dass wir, weil ich habe mich von Ihnen sozusagen auch einladen lassen, klug über ein Muster zu reden. Und klug über ein Muster zu reden bedient eigentlich nur wieder das Abhaken von Listen, weil der Kopf angesprochen ist. Ja. Insofern würde ich dieses Kluge, was wir erarbeitet haben, gerne auch umsetzen, dass Sie sich das vielleicht bei einem Kollegen von mir anschauen, wann kamen die Listen sozusagen dazu, weil das ganz viel mit Angst zu tun hat, und was war anders, als die Listen noch keine Rolle gespielt haben. Also, dass ich auch mal spürbar in tieferen Prozessen anzuschauen. Das heißt, ich würde Ihnen gerne den Vorschlag machen, dass wir Sie nach der Sendung anrufen und nach einer Adresse schauen. Ja, ist okay, ja. Mhm. Okay. Mein zweiter Gedanke, der gelaufen ist, weil ich bin ja auch so ein, also ich bin ja mal so neugierig und mag ja auch immer nicht innehalten, eh wenn ich so einen kleinen Schritt rausgeworfen, den dicken Zeh will ich zumindest noch in der Tür haben. Ja. Und insofern versuche ich nur noch ein, weil ich habe jetzt gerade, das war mein anderer Gedankengang, was ist sozusagen das Gegenteil von einem jungen Mädchen, das Listen schreibt? Sie haben sehr schön gesagt, es ist ein Mädchen, das träumt. Mhm. Gefällt mir total gut. Und vielleicht gibt es aber noch, gerade wenn wir weiter zurückgehen, noch ein kleines Mädchen, das sozusagen das Gegenteil ist von diesem kontrollierenden oder träumenden Kind. Und da fällt mir ein, ach, ich weiß es nicht, was haben Sie gemacht, was wird von Ihnen als Kindheitsgeschichte erzählt, wo Sie wirklich total eine Fantasiesprache oder Nonsens gemacht haben. Oder wenn die Familie zusammensitzt und sagt, wisst ihr noch, wie die Kleine damals... Also in unserer Familie gibt es ganz viele von diesen Geschichten. Gibt es eine von Ihnen? Oh, ich fürchte nicht. Oh! Es war, also das kann ich jetzt zumindest, also ich werde es auf jeden Fall mir überlegen, aber jetzt im Moment fällt mir nichts spontan ein. Ich war eigentlich immer sehr brav und angepasst, ja genau. Und, aber so richtig, dass ich mal Nonsens und irgendwie was man dann erzählt. Aber von braven, angepassten Kindern weiß ich, dass sie einen ganz schön hinterhältigen Teil haben. Hinterhältig im besten Sinne des Wortes, weil sie etwas zurückhalten, im Hinterhalt behalten, weil sie sagen, alles kriegst du nicht von mir. Du kriegst das brave, liebe Gesicht, du kriegst das brave, liebe, angepasste Verhalten. Aber im Hinterhalt habe ich noch was. Und das nenne ich im besten Sinne des Wortes hinterhältig. Aha. Gibt es da was Hinterhältiges bei Ihnen? Na, bestimmt. Würde ja gerne, aber ich weiß im Moment wirklich nicht. Gibt es was Hinterhältiges? Gibt es was, so was Hinterhältiges könnte zum Beispiel auch sein, so ein passives Trotzen mit so einem wunderbar strahlenden Gesichtchen, zu sagen, ja, Mami, mache ich alles gleich. Und hinten macht nur die Ableitung und lässt das, was zu machen ist, einfach stehen, liegen oder sitzen. Also wenn Sie Trotzen sagen, da wurde ich eigentlich recht offiziell als trotzig bezeichnet. Ah. Also gar nicht mal hinterhältig, sondern sehr offiziell als sehr trotzig und sehr irgendwie stur oder mit eigenem Kopf. Und das war schon, ja. Gibt es da eine konkrete Geschichte, Sie als trotziges kleines Mädchen? Irgendwas, was meine Eltern mal erzählt haben, aber das ist noch bevor ich mich erinnern kann, dass ich anscheinend bei einem Spaziergang immer unbedingt irgendetwas wollte oder einen anderen Weg gehen wollte oder so und da partout nicht mehr so, nicht dort laufen wollte. Also das hatte mir dann meine Mutter später erzählt, aber... Das ist ja fast noch ein braves Trotzen. Ich meine schon so ein bisschen hinterhältiges, ekliges Trotzen. Also einen Tobsuchtsanfall kriegen oder hochroten Kopf kriegen oder das, was man essen musste, in der Backe behalten und dann im Klo ausspucken. Also schon sowas, also schon... Ja, ja. Das Essen in der Backe behalten und im Klo ausspucken gab es. Daran kann ich mich erinnern. Ach. Und so richtig einen Tobsuchtsanfall kriegen, kann ich mich auch erinnern, dass ich das gekriegt habe. Also Essen in der Backe behalten, das finde ich gnadenlos gut. Und dann, wenn es so einen ekligen, barzigen Brei geworden ist, dann machen wir husch und flop. Sehr schön. Weil ich wollte ja so wahnsinnig gerne den dicken Zeh jetzt bei den Listen schreibenden jungen Frau drin haben. Ich würde Ihnen Folgendes vorschlagen. Gerade wenn wir so kontrolliert sind und gerade wenn wir alle Fäden so versuchen zusammenzuhalten, traue ich mich immer einzuladen in so ein ganz verrücktes Spiel. ich würde sozusagen in die Rivalität, ich würde diesen Listenteil von Ihnen in die Rivalität schicken mit diesem trotzenden Teil. Als ob Sie sozusagen dieses, und ich behalte das Essen in der Backe. Ich werde so ausschauen, als ob ich es runtergeschluckt habe und dann spucke ich es aus. Da ist massive Energie dahinter und diese beiden energetischen Teile, die würde ich sozusagen aufeinander, also wirklich in so eine Rivalität, als ob die Ping-Pong miteinander spielen. Okay. Oder Schwarzer Peter. Okay. Aha. Also da muss ich den anderen Teil noch mehr einladen, wieder den genau. trotzigen Teil, dass der ganz überhaupt zu einem genau. Rivalen wird. Ganz genau. Aha. Und was hat das dann bezogen auf Partnerschaft, wenn ich dann mit den Listen besser klarkäme komme oder nicht? Und wie kann ich das dann übertragen auf die Partnerschaft? Das weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass es dann zu einer Haltungsänderung kommt. Weil wer sich von seinen Listen nicht verabschieden kann, kann immer nur eine ganz kurze Zeit loslassen. Und immer auch nur mit der Garantie, dass man da wieder weitermachen kann, wo man die letzte Liste abgehakt hat. Wenn der trotzige Teil gewinnt oder einmal gewinnen darf, dann ist plötzlich eine ganz andere Energie da. Dann ist ein Türenknallen da. Ist mir doch wurscht. Macht doch, was ihr wollt. Ich zisch mir jetzt das pralle Leben ein. Oder aber ich zisch mir das ein, was ich will. Aha. Und ja. das lässt sich wieder unmittelbar auf die Partnerschaft übertragen. Weil dann kommt auch Dampf in die Partnerschaft. Ich okay. spür, was ich will. Und ich setze meine Energie und meine Kraft ein. Ist mir doch egal, wenn die Wände zusammenfallen. Ist mir doch egal, wenn die Waschmaschine auseinanderfliegt. Ist mir doch egal, wenn der Artikel nicht geschrieben wird. Ich hab keinen Bock drauf, weil jetzt spüre ich mich, jetzt will ich mich, ich will dich. Aha. Das lässt sich auf Partnerschaft übertragen, oder? Ja, ja. Ja, das stimmt. Oder beziehungsweise dann komme ich auch vielleicht eher da dran, was ich will genau oder nicht. Also so das, ist es. Das werde ich dann erstmal so für ist mich es. Spüren. Ja. Und insofern habe ich also zumindest schon so ein Gespür dafür, dass Sie demnächst in heftige innere Teile Rivalitätskämpfe eintreten. Ich wäre gerne Mäuschen dabei. Und ich bleibe bei meinem Angebot. Weil auch dieses Bild können Sie mit in ein Beratungsgespräch oder wenn Sie wollen mit in ein Beratungsgespräch reinnehmen, dass wir Sie nach der Sendung anrufen. Ja, das ist für mich okay. Ja, gut. Vielen Dank für den Tipp. Ich danke Ihnen, dass ich Sie als Trotzerin erleben durfte. Und ich danke Ihnen für die neuen Ideen und Ansätze für mich. Das ist sehr gut. Werde ich weitergehen den Weg. Alles gut. Dankeschön Ihnen. Schönen Abend noch. Danke. Tschüss. Tschüss. 089 51 8 51 und unser erster Anrufer. Stimmt schon. Guten Abend. Hallo, Frau Lemley, jetzt klappt es ja tatsächlich. Guten Abend. Guten Abend. Bin jetzt noch etwas überwältigt von dem Radioauftritt sozusagen jetzt, aber passt schon. Okay. Also, ich habe eine klasse Frau als Freundin, aber wir haben ein bisschen ein Problem mit unserem unterschiedlichen Bedürfnis nach Nähe. Und da ist jetzt meine Frage, was kann ich da tun, um damit klarzukommen? Also, ich habe tendenziell ein stärkeres Bedürfnis. Also Kuschelbedürfnis? Nicht unbedingt, sondern mehr so, ich will Nägel mit Köpfen machen. Für mich ist das jetzt schon eine Beziehung, wo sich für mich auch vielleicht, oder wo ich mir erhoffe, dass ich da auch Lebensträume damit erfüllen lassen. Ja. Und das will sie mir noch nicht so geben. Trotzdem glaube ich nicht, dass quasi jetzt Hopfen und Malz verloren ist, aber ich muss wohl auch ein bisschen was bei meiner Einstellung ändern. Sie sind 35? Genau, ich bin 35. Wie alt ist Ihre Freundin? Knapp 2 Jahre älter als ich. Oh, Wie lange kennen Sie sich? Wir kennen uns seit einem Jahr und sind auch seit einem Jahr ein Paar. Sie leben zusammen? Nein, nicht. Das wäre auch so ein Punkt, dass ich mir unbedingt wünschen würde, dass wir zusammenleben. Aber da also ist sie noch auch überhaupt momentan nicht dazu bereit. Und sie erkennt das Problem auch und sagt, es tut mir ja irgendwie auch leid und ich kann nicht anders und so weiter. Und das verstehe ich zum Teil sicherlich auch. Aber ich fühle mich halt trotzdem oft nicht so toll. Stände eine Entscheidung an bei Ihnen? Langfristig ja. Ach, nehmen wir doch. Akut nicht. So, dann wird es ja auch schon wieder fad. Steht akut eine Entscheidung an? Nein. Nein. Ganz sicher nicht. Ja, was stände denn an? Es stünde an, was kann ich tun, um diese Beziehung auch mitzugestalten und zu entwickeln, ohne dass ich jetzt da irgendjemand manipuliere oder so weiter. Das werden Sie mir bestimmt auch nicht sagen, klar. Und wie ich damit klarkommen kann, dass mir quasi ab und zu so ein Abstandsklotz hingeworfen wird. Ich bin ja, also das würde ich jetzt mal so für mich in Anspruch nehmen. Ich bin, glaube ich, wirklich eine extrem sorgfältige Zuhörerin. Ja. Ich bin Ihnen empathisch zugewendet. Ja. Ich freue mich, dass ich mit einem jungen Mann sprechen kann, der sich so viel Mühe und Gedanken um eine Beziehung macht. Ich habe alle meine Sinne offen. Aha. Ich bin Ihnen sehr zugewendet und ich habe keine Ahnung, was Sie sich unter Beziehung vorstellen. Also ich stelle mir unter einer Beziehung vor, dass man gemeinsam auch die Welt sozusagen zu einem besseren Platz macht, dass man da für sich oder einen großen Teil seiner persönlichen Erfüllung findet, dass man einen Platz. Können wir mal diesen riesen Überbau. Ist schon viel, ja. Ja, es ist heftig. Also ich meine, ich bin 40 Jahre verheiratet, vielleicht kann ich Ihnen in 20 Jahren dann folgen. Also ich mach's mal ganz platt. Ich mag gerne mit meinem Mann kuscheln. Ich möchte, dass er mit mir zusammenlebt. Genau. Ich möchte, dass ich mit ihm das Wochenende, dass wir das Wochenende haben. Wir haben wichtige Gemeinsamkeiten. Wenn er nicht mit mir Golf spielen geht, dann haue ich ihn mit dem Golfschläger, weil er muss mit mir zusammen golfen. Also ich habe ganz, ganz konkrete Vorstellungen. Stimmt. Wie laden Sie Ihre Freundin in Ihr Leben ein? Mache ihr schon auch Vorschläge und. Ach komm, spiel das mal durch. Wir tun jetzt mal so, ich bin Ihnen ja eh so zugewendet. Ja. Ich will jetzt mal hören, ob ich spüre als potenzielle Freundin, dass Sie mir zugewendet sind. Wie würden Sie mich in Ihr Leben einladen? Wir üben jetzt mal, weil ich weiß immer noch nicht so genau, was Sie wollen. Wie würde ich Sie als ja. meine Freundin einladen? Ja, ich tue jetzt so, als ob ich 30 Jahre jünger, das ich klappt. Zum Beispiel hast du Lust mit mir, oder ich sag genau, das ist ein ganz gutes Beispiel, du hast jetzt dann Ferien oder du hast jetzt dann Urlaub und ich hätte da einige Unternehmungen, die ich mir mit dir wünschen würde. Zum Beispiel Rudern, dann meine Bergtour unternehmen und vielleicht könnten wir auch mal gemeinsam zu meinen Eltern fahren. Das, so würde ich das, das machen. Wird, ich bleibe jetzt mal in meiner Rolle, ja? Ja. Ja, aber da könntest du doch deinen Freund Max auch fragen. Okay. Wieso willst du das ausgerechnet mit mir machen? Okay. Da muss ich jetzt darauf antworten. Ja, selbstverständlich. Dann würde ich sagen, weil ich weiß mit dir mir momentan, also am meisten Spaß macht. Und weil ja, da hast du dich jetzt aber schon korrigieren müssen. Ja, was heißt jetzt momentan oder am meisten? Wie meinst du das? Am meisten. Also das Bedürfnis ist stärker, das mit dir zu machen, als mit einem Freund. So meine ich das. Aha, jetzt hast du aber lange für eine Erklärung gebraucht. Liebst du mich jetzt eigentlich oder liebst du mich nicht? Aha. Also ich sage ja. Aber mir wird schon klar, was Sie jetzt da meinen. Was ich da rauskitzle, gell? Das ist alles ein bisschen plätschert, gell? Wie eingeschlafene Füße. Ja. Also traue ich mir zu sagen, weil ich Ihnen wirklich mit all meinem Herzen zuhöre, wie eingeschlafene Füße. Und wir können ja nichts anderes machen, als uns erklären. Und wenn wir mit unserem Feuer und mit unserer Leidenschaft und mit unserer Liebe stranden, dann können wir sagen, du bist es ja gar nicht wert, dass ich dich liebe. Ich ärgere mich über dich. Nee, das tue ich nicht. Oder aber ich werde erhört. Bei beiden Wegen bleibt uns nichts anderes übrig, als uns oder es uns vielleicht auch erstmal zu erklären. Ja. Beziehungsweise ja heißt, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Naja, wenn Sie so wie eingeschlafene Füße sind, haben Sie sich selber ja auch noch nicht ganz erklärt, was Sie wollen. Ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass mir das total klar ist. Also gemeinsam leben. Rübergebracht haben Sie es nicht. Rübergebracht habe ich es anscheinend nicht. Gemeinsam leben zum Beispiel, was von mir so ein absoluter Traum ist, was ich halt mir auch überlegt, dass das zu zweit noch viel schöner wäre, wäre ein Holzofen. Oder sowas. Ja, da würde ich jetzt dann aber wieder, wenn Sie mir nochmal erlauben, 30 Jahre jünger zu sein, wo willst du denn den Holzofen hinstellen? Beim Rudern an den See oder bei deinen Eltern, wo wir vorbeikommen? Die gemeinsame Wohnung, das wäre ja mein... Was tust du für die gemeinsame Wohnung? Naja, also es war halt jetzt akut, es ist ein äußerer Ausfluss, nicht Ausfluss, sondern Einfluss, äußerer Einfluss, dass sie bis Mitte nächsten Jahres aus ihrer Wohnung raus muss. Und da habe ich halt den Vorschlag gemacht, ob... Jetzt hören Sie sich selber mal wieder zu. Ist das temperamentvoller? Nee. Danke. Stimmt. Ob wir uns nicht gemeinsam was suchen könnten. Ja, und jetzt machen wir noch mal ein bisschen Dampf dahinter. Das ist also es sind eigentlich immer noch beide Füße eingeschlafen. Ich traue mich wohl nicht so ganz richtig. Wie es scheint, oder? So scheint es. Oder aber, und jetzt sage ich nochmal meinen Psychosatz, der für Sie so ein bisschen verkrumpelt daherkam, fragen Sie sich selber auch nochmal nach Ihrer eigenen Sicherheit. Es ist nicht nur eine Frage der Traute, sondern es ist auch eine Frage, was will ich? Sicherheit, was das Gefühl anbelangt und was ich wirklich will. So ist es. Aha. Schwierig jetzt, also wenn ich mich jetzt frage, dann sage ich, ich will diese Frau und mit der will ich es versuchen, ein gemeinsames Leben zu führen. Ist schon wieder eingeschlafen, Fuß. Wir brauchen, also um wirklich lange zusammenbleiben, kann man eigentlich nicht, oder wir können nicht wirklich in eine Beziehung einsteigen und sagen, lass es uns miteinander versuchen. Wenn Sie es versuchen, da fällt mir ein bezauberndes Beispiel an von jungen Freunden von mir, die wussten auch noch nicht so genau, ob sie zusammenpassen, aber sie haben die Energie gehabt zu sagen, wir nehmen uns eine Wohnung und an alles, was dir gehört, machen wir ein Schild und alles, was mir gehört, machen wir ein Schild. Und wenn es dann wieder auseinander geht, dann wissen wir wenigstens, welche Möbel zu wem gehören. Mhm. Und trotzdem war vorher aber schon diese Kraft da zu sagen, wir ziehen zusammen. Aha, ist bei uns halt nicht da. So, oder bei Ihnen nicht, das weiß ich nicht. Ich telefoniere ja mit Ihnen. Ja. Also bei mir, ich meine halt schon, dass es bei mir da ist, aber man kann sich ja selber auch ziemlich Wie haben Sie sich betrügen, denn im Gespräch, ist auch klar. Wie haben Sie sich denn jetzt in diesem Gespräch erlebt? Ja, ich stelle mir jetzt die Frage, ja, suche ich mir so Frauen vielleicht, um da Nein, sowieso mir die Zähne auszubeißen? Wie haben Sie sich erlebt? Ich habe nicht gefragt, wie haben Sie in dem Gespräch Ihre Frau erlebt? Ich habe mich jetzt ein bisschen ratlos erlebt und ein bisschen nicht überrumpelt, aber sehr, mir fehlen die Worte ein bisschen so. Ein bisschen holzklotzig habe ich mich jetzt erlebt. Ich finde, dass Sie wunderbare Bilder haben. Ich versuche, und das ist aber, glaube ich, jetzt total platt. Sie wollen ein Holz, nein, das ist total platt. Ja. Sie wollen einen Holzofen installieren und erleben sich als Holzklotz. Beides geht um Energie. Beides geht um Wärme. Sie wählen eigentlich in Ihren Sprachbildern einen wunderbaren Weg. Sie haben eigentlich schon die Lösung. Ich glaube noch nicht mal so sehr, dass ich sie anfeuern sollte oder dass ich feuere, sondern sie laden eigentlich schon in ihren Bildern die Energie selber ein, die sie vielleicht nutzen könnten, dass aus dieser Beziehung eine Liebesbeziehung wird. Wärme, Nährendes und Energie. Aha, ja, so sehe ich das auch. Das ist sehr schön beschrieben. Das, denke ich, es macht eine Beziehung aus. Und das macht sie aus, um dann weiterzugehen oder weiterzuspüren, wie entfache ich auch wieder ein Feuer oder wie halte ich eine Wärme aufrecht. Dazu brauche ich erstmal meinen eigenen Bollerofen. Mhm. Das waren die Lösungsbilder, die Sie hatten. Also man muss sich um sich selber kümmern. So hörte sich das in dem Gespräch an. Dann mal gucken, wie es. Nicht mal gucken, das sind schon wieder eingeschlafene Füße, aber Sie dürfen in dem Gespräch rückfällig werden. Ihre Lösung, die Sie in dem Gespräch für sich hatten, war eigentlich, es geht um Energie, es geht um Wärme, es geht um Wärme, die überspringt, es geht über ein Feuer, was überspringt. Aha. Alles das war in Ihren Sprachbildern drin. Hört sich gut an, muss ich sagen. Und vielleicht, weil schon Ihr Unbewusstes, unser Unbewusstes steuert unsere Sprachbilder. Ja, bestimmt. Und vielleicht hat Ihr Unbewusstes in diesem Gespräch, und das war ein wunderbarer Gast in unserem Gespräch, dazu beigetragen, wo Ihre Lösung liegen könnte. Ein Holzofen, ein Feuer, was überspringt. Ein Holzklotz, der unglaublich viel dauerhafte Brennenergie mit sich bringt. Das sind Ihre Lösungsbilder, die von Ihrem Unbewussten gesteuert worden sind. Aha. Sie sind ein toller Finder Ihrer Lösung. Ja, offensichtlich muss man dann schon manchmal ein bisschen drauf helfen. Ich danke Ihnen. Wir haben nicht eine Lösung erfunden, sondern Sie haben Ihre Lösung gefunden. Und das ist das Tolle, was Sie geschafft haben. Danke, ja. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke Ihnen auch noch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. 089 51 8 51. Und unsere nächste Anruferin. Wieder eine Warteschleife-Anruferin. Jetzt wird es aber Zeit, dass wir zusammenkommen. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ich bin ja sehr überrascht, dass ich beim ersten Mal gleich durchkomme. Ja, ich weiß. Bei mir steht auch auf dem Computer, dass ich schon mal in der Warteschleife war. Nee, war okay. Ich aber nicht. Okay, dann der erste Versuch. Redakteurin winkt auch. Jetzt machen wir zwei beiden. Ich rufe letztendlich wegen einer Telefonnummer an und ich habe ein paar Probleme. Und das Hauptproblem ist wohl mit meiner Familie im Moment. Also mit meiner Mutter. Mit dem Rest der Familie habe ich eh keinen Kontakt mehr. Also meine Mutter hat den Kontakt mehr oder weniger abgebrochen. Und die letzte Zeit sind zwei Geschwister von ihr gestorben. Und ich hab mich nicht gemeldet, eben weil der Kontakt derartig schlecht ist. Und ich weiß im Moment nicht so ganz, wie ich damit umgehen kann. Das geht nicht so weiter. Aber jetzt einfach so zu tun, als wäre nie was gewesen, das kann ich auch nicht. Wobei kann ich helfen? Lösen kann ich es. Mit viel Glück in der Therapie und im Moment geht es mir wohl darum, ob ich jetzt wirklich ein schlechtes Gewissen haben muss, ob mich das derartig lähmen muss, ob ich, ob es irgendwie einen kleinen Schritt aus dem Ganzen rausgeht. Ein großer Auftrag für uns zwei beide. Ich taste mich ein bisschen vor mit allem Respekt auch vor der Frage, die Sie haben, die ich für mich noch nicht so ganz im Griff habe. Wie alt sind Sie? Ich bin 45. Sie leben alleine? Ja. Sie lebten von jeher alleine? Ja, meistens. Also Wohngemeinschaften, aber nicht dauerhaft mit Beziehungen. Sie haben Freunde? Jetzt langsam wieder. Sie haben einen männlichen Freund? Nein. Sie haben, erübrigt sich wahrscheinlich, aber ich frage dennoch, Kinder? Nein. Sie sind sozusagen eine begnadete Einzelgängerin? Ja, unfreiwillig aus meiner Sicht. Ach komm, jetzt tun wir mal. Unfreiwillig schon, aber man kann ja auch unfreiwillig was gut machen. was gut machen? Eine unfreiwillig, zwar unfreiwillige, aber begnadet gute Einzelgängerin. Okay. Sind wir damit einverstanden? Ja. Achtung, ich bin jetzt tückisch, weil ich möchte nämlich, dass Sie anfangen, sich wertzuschätzen und habe deswegen dieses Wort auch so gewählt. Angenommen, Sie können für sich in Anspruch nehmen, ich mache etwas, ich habe das Wort begnadete Einzelgängerin, ich mache wirklich etwas sehr gut, ich bin eine begnadete Einzelgängerin, was ja beinhaltet, ich mache etwas gut. Können Sie das für sich annehmen? Das ist wohl eines der großen Probleme, die ich habe, dass ich eigentlich nicht richtig, doch eine Sache mache ich gut, aber sonst nicht. Welche? Ich habe die letzten Jahre angefangen, in die Berge zu gehen und da merke ich, dass ich die Sachen, die ich allein mache, dass ich eigentlich ziemlich viel Kondition habe, mich ziemlich viel traue und dass ich, naja, dass ich da alle Sachen kann, die ich woanders nicht so kann. Und wenn Sie für sich sagen, ich mache diese Sache gut, ich traue mich, ich bin erstaunlich mutig, ich habe eine gute Kondition, fühlt sich gut an. Mhm. Ist eine tolle Frau, oder? Mhm. Was wäre das höchste Kompliment, was Sie dieser Bergsteigerin in sich geben können? Der Mut ist, glaube ich, am wichtigsten. Der Mut. Das heißt, dieser Bergsteigerin in sich, die Sie geschildert haben, würden Sie attestieren, die hat Mut. Ja. Fühlt sich gut an? Ja. Kann sich auch noch eine kurze Zeit halten? Ich versuch's. Weil dann, angenommen, Sie können diesen Mut noch kurz halten. Und Sie können diese Bergsteigerin in sich immer wieder abrufen. Und Sie stellen sich vor, noch keinen wirklich großen Akt, nicht einen Anruf an Ihre Mama, nicht einen Brief an Ihre Mama, sondern vielleicht überhaupt erstmal der Gedanke, nur der Gedanke, Sie könnten Ihrer Mama gegenüber sitzen, sie wäre für eine kurze Zeit bei Ihnen in Ihrem Raum in einem Stuhl, würde Ihnen gegenüber sitzen. Es ist erstmal nur der Gedanke. Und Sie bleiben gleichzeitig bei dieser mutigen Bergsteigerin. Wie geht es Ihnen in den Gedanken, Ihre Mutter könnte Ihnen gegenüber sitzen? Hey, Frau Bergsteigerin, Frau Mutige. Moment lang. Atmen. Atmen. Beim Bergsteigen kannst du nur was tun, wenn du ganz regelmäßig atmest. Wenn du dich auf deinen Atem einstellst, wenn du den Rhythmus mit dir und deinem Atem herstellst. Ich weiß, wovon ich rede. Ich gehe nämlich in die Berge und bin nach 10 Minuten tot, weil ich dann hechle wie so ein Fisch auf dem Trocknen. Dann kann ich nämlich nicht mehr laufen, weil mir schwindelig ist und ich habe das Gefühl, mir springt das Herz raus. Und erst wenn ich begreife, dass ich regelmäßig atme, dann schaffe ich es. Das werden Sie jetzt auch tun. Sie werden als Bergsteigerin noch mal so tun, als ob Ihre Mama kurz vor Ihnen sitzt. Atmen. Regelmäßig. All das, was Sie mir nicht erzählt haben und das ich vielleicht vermute, sind Panikattacken, ist unterernährtes vom Gehirn im Sinne von, dass ich meine Hormone nicht mehr so steuern kann, dass ich gute Laune-Hormone habe. Alles das hängt auch damit zusammen, dass ich hechle, dass ich den Atem nicht richtig nutze. Und jetzt nutzen wir ihn als Bergsteigerin. Und jetzt gucken wir. Mut, Atem und gegenüber sitzt Ihre Mutter. Halten Sie es noch aus? Ich halte es aus, nur... Es ist so, dass ich denke, ich muss mich entscheiden zwischen Bergsteigen oder nur für meine Mutter da sein. Und Moment, der Atem ist allüberall. So ist es. Wer sagt Ihnen denn, dass Sie mit dem Atmen aufhören sollen? Ich höre, dass die Musik eingespielt wird. Ich spüre, dass mir das Gespräch sehr wichtig ist. Ich spüre, dass ich Sie da noch ein bisschen begleiten mag. Möchten Sie nächsten Sonntag nochmal anrufen? Ja. rufen Sie an ab 20.05 Uhr und wir gucken, wann wir auf Sendung gehen. Mhm. Und wir atmen auch nochmal ganz zum Schluss. Wir zwei Bergscher, ich habe es auch lernen müssen. Bis nächsten Sonntag. Okay. Gilt das Bergsteigerwort? Ja. Bis dann. Eine okay. Gute Zeit. Wiederhören. Wiederhören. Danke. Ich verabschiede mich von Ihnen, von euch. Eine gute Zeit. Ab 20.05 Uhr können Sie anrufen. Ab 21.05 Uhr gehen wir auf Sendung. Nächsten Sonntag. Tschüss. Sie hörten Nachtgespräche mit Brigitte Lemle.